Muss ich gehen mit leeren Händen, so vor meinem Herrn zu stehen? Kann ich keine Seele ihm bringen, keine einzige Gabe sehen? Muss ich gehen mit leeren Händen, muss ich so vor Jesus stehen? Kann ich keine Seele ihm bringen, keine einzige Gabe sehen? Jesus hat mich ja erlöset, mich schreckt nicht die Todesnacht, aber leer vor ihm erscheinen, das ist's, was mich traurig macht. Muss ich gehen mit leeren Händen, muss ich so vor Jesus stehen? Kann ich keine Seele ihm bringen, keine einzige Gabe sehen? Kehrten die verlorenen Jahre nur noch einmal mir zurück, für den Heiland froh zu wirken, wäre dann mein ganzes Glück. Muss ich gehen mit leeren Händen, muss ich so vor Jesus stehen? Kann ich keine Seele ihm bringen, keine einzige Gabe sehen? O ihr Christen, wirket emsig, wirket, weil der Tag noch winkt. Werbet Seelen für den Heiland, eh auf euch die Sonne.